geht von Abi in der Tasche bis zu Packs in den Socken. Früher dachte ich im Ernst, diese Welt steht mir offen, wo das Leben einen sozusagen lehrt, sich zu boxen, zwischen dreckigen Kotzen auf das Beste zu hoffen. Wo Familienväter die Gehälter verzocken, wo die Onkels den Wert von einem Benzer verrotzen. Nach außen hin mit Polo, Ralph und Bellstaff-Klamotten waren Helden und trotzdem hat die Welt sie gebrochen. Zu kotzen, ja ich weiß, aber uns hat es geprägt. Die guten Seiten fehlen bei den Jungs, die mich verstehen. Die Wunden tun mir weh, doch im Grunde ist okay, ne, dieser Schmerz liefert Verse und der Untergrund der Baby. Ich bin unten mit der Gegend, doch ich spuck auf das System, das auch uns beschwuckt, sobald wir nicht das tun, was sie befehlen. Deswegen Mittelfinger hoch, nur so wird es sich dann irgendwann mal lohnen. Aber bis dahin läuft das Business wie gewohnt. Hey, hey, hey, hey.